Wie Claudio Motti sagte, wurde das ursprüngliche Judentum durch die Eingliederung einer Reihe gänzlich fremder Elemente in dieses übervermischte Volk geformt. Wir sahen, dass Moses kein Jude war, ebenso wenig Josef, der ein ägyptischer Priester namens Tuhuja war. Auch Josua, ein General der Philister, der die Sonne anhält, Nachfolger des Moses, war es nicht. Salomon wird ein Assyrer namens Salmanazar gewesen sein oder ein amoritischer Arier, ein Eingeweihter der ägyptischen Mysterien von Hathor. Auch König David und Saul. Aus Ägypten brachten die Juden die Idee des Messias, über welche auf den Grabsäulen der ägyptischen Tempel berichtet wird, aber auch aus dem Iran. Selbst der Ausdruck Hebräer stammt nicht von ihnen. Bei Gesprächen in Norddeutschland mit Pastor Jürgen Spanuth, ein unermüdlicher Forscher nach der Geschichte der Hyperboreer und ihr Eindringen in Kleinasien bis nach Ägypten, bestätigte er mir, dass der Name Hebräer zum ersten Mal auf einer Grabsäule eines ägyptischen Tempels erschien und möglicherweise Riese bedeutet. Spanuth versicherte mir auch, dass der Gedanke des auserwählten Volkes nordisch-arisch sei, der von Iran aus mit den Hyperboreern, danach mit den Philistern, mit dem Iskus und den Amoritern nach Kleinasien gekommen war. Die Juden haben ihn sich angeeignet. Sie eigneten sich auch mehrere Runenzeichen an, wie das Fünfeck, den sechseckigen Davidstern und das Siegel Salomons, das in Wirklichkeit die nordische Hagal-Rune des Gottes Odin ist. Sie verfälschten sie. Jakob ist auch kein jüdischer Name und sein Kampf mit dem Engel ist der Beweis der hyperboreischen Einweihung. Jakob war Abrahams Enkel, der kein Semit war. Selbst der Name Israel, den Jakob vom Engel erhielt, bedeutet, der mit Gott kämpft und bezieht sich auf das Mysterium des hyperboreischen Gral, das Jahrhunderte danach in der Legende des Parzival wieder aufleben sollte. Dieses alles kam aus dem Norden, wie der Priesterkönig des polaren Zentrums. Er, Irmin, Atlas, Poseidon, Apollo, Melchisedek, wie Salem, das Friede bedeutet, Salomon. Das Symbol wird vervollständigt mit der Königin von Saba, das Süden heißen soll, und die Verbindung beider Pole des Nord- und Südpols in das Lied der Lieder bedeutet. Nicht auszudenken, dass alle diese wunderbaren Symbole, Mysterien, Legenden, hyperboreische Weisheiten verfälscht worden sind, wie die Kabbala Orphica durch einen Stamm von Bastarden und Sklaven, um in den Dienst eines schrecklichen Gefühls der rassischen Sünde gestellt zu werden, zur Erfüllung der unheilverkündenden Vorsätze eines planetarischen Archetypus, des Herrn der Finsternis und des Chaos, des Herrn der Schatten, den sie Jehova genannt haben. Zu der Bildung des jüdischen Volkes, das nicht einmal ein Volk war, trugen zu Anfang in einer schlecht eingegliederten Mischung sehr verschiedene Stämme bei. Kanaanäer, Edomiter, Medianiter, Aramäer, Moabiter, Hethiter, Amoriter, Samariter, Galiläer, Phönizier und Philister. Die Stämme Israels verschwinden und es bleibt zum Schluss als einziger, um die große Fälschung und Verwischung aller Spuren zu verwirklichen, der Stamm Juda, der primitivste, mit dem niedrigsten Intelligenzquotienten, ein fanatischer und rassisch degenerierter Stamm. Von da ab wird nach und nach der Weg eines Versuchs der genetischen Reinigung eingeschlagen, mit der Absicht, die Beweise der rassischen Degenerierung der Ursprünge verschwinden zu lassen. Deswegen ist die Wahrheit die organisierte Lüge, wie Rosenberg sagte. Die alten Dokumente werden verfälscht durch Lügen und Verdorbenheit. Auf diese Weise und seitdem wird die kosmische Verschwörung auf der Erde weiter gefestigt. Alle Spuren der ursprünglichen Bindung der höheren Rassen zu einem anderen Kosmos werden verwischt und die Beweise ihrer göttlichen, außeruniversellen Abstammung zerstört. Es beginnt auch die systematische Zerstörung der höheren Rassen, weil sie die edleren sind und am meisten vertrauen und ihre Zeugnisse. Einige der verschwundenen Stämme Israels waren heidnisch. Sie verehrten das goldene Kalb, das Widdersymbol. Der Stamm Benjamins, aus drei Sippen gebildet, unter diesen die Ahiram, auf irgendeine Weise mit Hiram, dem Perser, dem Arier verbunden, der den Tempel Salomos baute, richtet seine Waffen gegen die anderen 11 Stämme Israels und stellt sich auf die Seite des Volkes, das die Göttin Belial, Belisena, Astarte, Shakti anbetet. Laut Moses sind die Benjamiter jedoch die Bevorzugten des Herrn, die Auserwählten. Der Stamm wird im Kampfe beinahe vernichtet und es wird angeordnet, niemals eine Benjaminitin zu ehelichen. Was von diesem verschwundenen Stamm übrig geblieben ist, wandert nach Norden zum griechischen Arkadien und man hat zu behaupten versucht, dass die Merowinger von diesen abstammen. Wir werden auf dieses Thema im letzten Teil dieses Werkes zurückkommen, da es auch ein Teil der planetarischen Verschwörung ist. Spanut hat bewiesen, dass die Nordischen nach der erlittenen Niederlage durch die Heere des Pharao Ramses II. Nach Norden ziehen. Diejenigen, die gefangen genommen wurden, können mit Moses entrinnen und nehmen die Arche mit sich, die ihnen gehörenden Kenntnisse. Arkadien mit der Wurzel Ar von Arisch, von Ar-Ar-Ad. Bei diesem Auszug, der möglicherweise nicht in Kleinasien stattfand, sondern in der Wüste Gobi, Nachahmung des ältesten hyperboreischen polaren Auszuges, dringt dieser Sklavenstamm, der Judasstamm, ein, der sich zum Schluss alles aneignet, auch das verfälschend, was vom vorsintlichen Dokument der Genesis übrig war. Bei diesen Zitaten kann man sehen, dass für Jesaja sich der Messianismus nicht auf die Wiedererrichtung des alten Jerusalem bezieht, sondern auf eine weitere Zukunft, auf ein Weltjudentum, so als ob in den Propheten eine Erinnerung der Zukunft geweckt worden sei, ein Gedächtnis der ewigen Wiederkehr. Der Jude und Freimaurer Crémieux sagte, die jüdische Doktrin muss eines Tages die ganze Welt durchdringen. Im Messianismus moderner Zeit muss ein Jerusalem der neuen Ordnung entstehen, geheiligt gelegen zwischen Ost und West und das doppelte Kaiser- und Papstreich ersetzen. Die allgemeine israelitische Allianz ist nur jetzt in Aktion getreten. Das schrieb er 1861, 40 Jahre vor den Protokollen, und fügt hinzu: Es wird sich nicht nur auf unseren Gottesdienst beschränken und muss alle Religionen durchdringen. Die Nationalitäten, die Rassen müssen verschwinden und die Religionen aufhören. Nur Israel und seine Gegenrasse wird überleben, dieses kleine, auserwählte Volk Gottes.